Oh, meine Fresse. Ey, was ist denn da? Anrufbeantworter dann angerufen. Ich will doch nicht wieder einer von diesen dummen Sängerbewerbern sein, Mann, die alle nichts drauf haben. Ich sollte diesen Scheiß echt mal aus dem MySpace rausstreichen. Ah, check mal das mal. Für den Job als Sänger da, oder was? Ja, ist klar. Da wollte ich jetzt mal fragen, ob die Stelle noch frei ist, oder was, ne? Ich bin da ein bisschen in die Schwierigkeiten gekommen, in die finanziellen, ne? Durch die widrigen Umstände, ne? Bushido hat mich verklagt, ne? Weil ich ihm eine falsche Preise verkauft habe, ne? Die habe ich da aus dem Polenurlaub mitgebracht, oder was, ne? Sammy Deluxe hat mich verklagt, nur wegen der falschen Ärgerkappe, oder was, da, ne? Ich hab nur Ärger, du. Deswegen, ich brauch den Job dringend, das Geld brauche ich auch. Und ich würde mal sagen, für jedes Wort, das ich will, so ein Spaß, das gibt es doch gar nicht. Und den bist du schon drin in dem Geschäft, oder was, ne? Ich sing doch mal was vor, hör dir das mal gut an, ne? Ja, jetzt bin ich gespannt. Da war ich den Strand, Gott, Alter. Ja, da war ich nicht von ersten Mal. Nicht wirklich, Mann. Ich habe das Text auch von mich selber geschrieben und wenn der Interesse von eurer Seite aus, ne, dann sendet ihr euch an meinen Manager oder was, ne, an Adi Dotto oder was, so heißt der. Ich glaube nicht, dass du Spaß ein Manager hast. Dann kommen wir da ins Geschäft, ne, so, ich muss auch mal wieder los, ich habe hier Bushido noch auf einer Leitung und ja, mal sehen, was der wieder will, der Quark kommt, ne, so, tschüss. Oh Gott. Okay, das Resultat heißt... Ich lösche jetzt sofort diesen scheiß Eintrag bei MySpace, sonst habe ich noch mehr mit so Leuten zu tun. Meine Fresse, was für Spaß.